Land, wie es im Sterben liegt. Kapitalisiert, was vom Islam besiegt. Wert und Stolz gibt es nicht mit mehr. Und ein Leben in Freiheit, das ist lange her. Die Boxen in Berlin haben uns einen Schwur. Alles leere Worte, wo sind die Taten nur? Und alles, was man retten kann, rettet man. Vor dem großen Knall und seinem Untergang. Gewalt, alles getan im linken Abendkleid. Die Medien korrupt und sich den Bonzen fügen. So erfinden sie täglich neue Lügen. Sämtliche Zahlen sind manipuliert, denn sie spüren, dieses Volk ist langsam frustriert. Bist du heute nicht kunterbunt? Bist du gleich in braune Farbe getunkt? Wir leben uns noch nicht verloren.